Das erste Bild verschwommen, als ob das Objektiv der Kamera nicht scharf gezogen ist. Irritation. Welche verschwommene Welt ist das? Geisterwelt, Gespenster, Untote, Tote. Wo sind wir hineingeraten? Irritation, keine gewohnten Bilder. Dann der tote Ausdruck des Gesichts des Mannes, der auf uns zutritt. Saul. Und bei dem wir anderthalb Stunden lang bleiben werden. Wie in einer permanenten Nahaufnahme wird die Kamera fast nur das Gesicht oder den Hintergrund von Saul zeigen. Saul in Auschwitz. Wenn ein neuer Transport ins KZ kommt, beispielsweise mit denen, die in die Gaskammern geführt werden. Sauls Gesicht, sein Hinterkopf. Oder wir sehen das Geschehen aus Sauls Perspektive. Eine, die sehr eng ist. Denn Saul will nichts sehen, nichts bezeugen, sondern überleben. Das Geschehen am Rand seines Gesichtsfeldes verschwimmt. Diese Fokussierung des Kamerablicks, gedreht ist der Film im engen, alten Bildformat 4:3, erzeugt eine schwer zu ertragende Intensität. Saul ist Mitglied eines Sonderkommandos. Mit der Arbeit an den Gaskammern von Auschwitz oder den Krematorien hat er sich 4 Monate Lebenszeit erkauft. So lange lebten die Juden aus den Sonderkommandos länger als die, die gleich zur Vernichtung gebracht wurden. Der Einengung des Filmbildes gegenüber steht die totale, die aufgerissene und gleichzeitige Brachialität der Tonspur. Die Akustik der Vernichtungsmaschine evoziert das Grauen in unserem Kopf. Geräusche, gebellte Befehle der SS, die schmeichelnden Lügen, mit denen die Menschen in die Gaskammern getrieben werden. Dann wieder Schüsse, Hundegebell, Schreie, Keuchen. Dazu immer die Todesstarre im Gesicht von Saul, gespielt vom ungarischen Schauspieler Gesa Rührig. Dann findet Saul einen toten Jungen, von dem er behauptet, Son of Saul, dass er sein Sohn war. Ob das stimmt, erfahren wir nie. Sauls Versuch, den Jungen rituell zu beerdigen, dieser Akt von Menschlichkeit, ist in Laszlo Nemes' Film nicht moralisch begründet, scheint eher ein instinktives, reflexartiges Aufbäumen. Die Menschlichkeit allerdings zeigt sich nicht im Gelingen der Bestattung, sondern darin, dass Saul inmitten der Hölle diesen Versuch unternimmt. Saul sucht einen Rabbi und Son of Saul zeigt seinen Irrgang durch das Vernichtungslager. Immer wieder Szenen von Willkür, Sadismus, Barbarei. Einmal sucht Saul Medikamente in der Krankenstation und wird von den SS-Ärzten überrascht. Was ist der Anlass Ihres Besuches, wenn ich fragen darf? Butzern. Butzern? Butzern. Oi, oi, oi. Mazel Tov. Raus hier! Nie kommen wir in Son of Saul auf die Idee, dass Saul ein Überlebender sein wird. Das zu glauben wäre obszön angesichts der totalitären Vernichtungsmaschine von Auschwitz. Wer also auf einen positiven, judenrettenden, überlebenden Steven Spielberg-Helden à la Oskar Schindler wartet, der wird in Son of Saul enttäuscht werden. 1994 hatte Steven Spielberg eine Reinszenierung des Holocaust als Hollywood-Film vorgelegt. Schindlers Liste wurde zum Referenzfilm, in dessen Folge Holocaust-Spielfilme Konjunktur feierten. Ob die Judenvernichtung überhaupt darstellbar war, diese Frage wurde nicht mehr gestellt. Der Holocaust geriet zum Mainstream im Kino, ganz anders Son of Saul. Mit Laszlo Nemes radikaler ästhetischer Form der Einengung des Blicks und der gleichzeitigen Explosion der Tonspur vermittelt dieser Film eine ungeheure, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, eine ungeheure Wucht. Ihr Film ist ein Monster, ein notwendiges, folgerichtiges, heilsames, ein unschuldiges Monster, schrieb der französische Philosoph Georges Didier Übermann in einem Brief an Laszlo Nemes. Das Monsterhafte und die so entstehende Unerträglichkeit von Son of Saul macht die Kraft dieses Films aus. Wie sein Versuch, eine Bildsprache für etwas zu finden, was sich dem Darstellbaren entzieht.